Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind heute hier, um den Beginn einer neuen Zeit einzuläuten. Einer Zeit, in der wir nun endlich unsere Augen öffnen für das kämpfen, was uns gegeben wurde, ohne dass etwas von uns dafür verlangt wurde, nämlich unsere Zukunft. Eine Zeit, in der wir alle gemeinsam unsere Stimme erheben und so laut sein werden, dass dem Klimakabinett in Berlin, das heute über ein neues Klimaschutzgesetz für Deutschland entscheidet, die Ohren klingeln werden. Herzlich willkommen zum globalen Klimastreik hier in München und überall auf der Welt. Es ist voll am Münchner Königsplatz. So voll, dass ich die Sprecherin von Fridays for Future vorne auf der Bühne kaum erkennen kann. So voll, dass die Demonstrationsstrecke durch die Münchner Innenstadt später um das Doppelte verlängert werden muss, weil die ersten Demonstrierenden sonst wieder am Königsplatz ankommen, bevor die letzten losgelaufen sind. Heute, am 20. September 2019, ist globaler Klimastreik. Kohlekonzerne, Kohlekonzerne, baggern in der Ferne, baggern in der Ferne, zerstören unsere Umwelt, zerstören unsere Umwelt, nur für ein Batzen Geld, nur für ein Batzen Geld, worin wir unsere Zukunft sind, worin wir unsere Zukunft sind, erneuerbare Energien, erneuerbare Energien. Ein großes Dankeschön! 60.000 Menschen singen an diesem Tag in München gemeinsam für Klimagerechtigkeit, den Kohleausstieg, für eine nachhaltige Lebensweise und, wie die Sprecherinnen von Fridays for Future es selbst immer wieder betonen, für den Beginn einer neuen Zeit und einer besseren Zukunft. Aber nicht nur in München wird gesungen, gebrüllt und demonstriert für Klimagerechtigkeit. Auf der ganzen Welt finden an diesem 20. September gleichzeitig Streiks statt. Allein in Deutschland sind 1,4 Millionen Menschen in 575 Städten am Klimastreik beteiligt. Wir hatten am 13. Dezember unseren ersten Streik. Das war ganz klein, unorganisiert und so was ist gewachsen. Das ist unglaublich. Ich erlebe den Prozess seitdem mit und es ist Wahnsinn. Erzählt eine Studentin des Münchner Orga-Teams. Auch ich erinnere mich noch, wie ich im Dezember 2018 über die ersten Schulstreiks in Bayern berichtet habe. Das waren vielleicht ein paar hundert Schülerinnen, die in der Zündfunkredaktion damals noch liebevoll Klimakids genannt wurden. Und jetzt ist Fridays for Future seit Monaten ein Top-Thema. Und es sind längst nicht mehr nur Kinder, die da im Demonstrationszug teilnehmen. Auch Rentner laufen mit, Wissenschaftlerinnen, Nonnen und viele ganz andere, die ihre Mittagspause nicht dem Schweinebraten, sondern dem Kampf für Klimagerechtigkeit widmen. Wir sind hier, weil wir für die Erhaltung der Mutter Erde kämpfen wollen. Das ist ungeheuerlich, was jetzt geschieht. Das ist ein solches Menschheitsverbrechen, wie es überhaupt noch nicht gegeben hat. Und wir möchten einfach ein Zeichen setzen. Wir müssen jetzt mal echt was machen. Also das war alles nur Gelaber, die letzten Rio, Paris, Agenda 2030. Ich denke ganz einfach, dass wichtig ist, dass die Lösung nicht im Individuellen ist, sondern nur auf der politischen Ebene. Und wenn die politische Ebene sich nicht bewegt, wird es nicht gehen. Wir haben kein Planet B. Also ich finde es schon wichtig, dass zum Beispiel auch unsere Kinder und auch Enkelkinder und so Zukunft haben. Ich möchte den Politikern mit meinem Gang Beine machen. We stand for change. And we will not wait until tomorrow, that our voice is heard. Im Gespräch mit den Demonstrierenden merke ich, was sie vereint. Ihre Unzufriedenheit mit der Parteienpolitik und ihrer Reaktion auf die Klimakrise. Sie sind sauer, dass nichts gegen die vom Mensch verursachte Erderwärmung getan wird, obwohl über 97% der Klimawissenschaftlerinnen seit Jahren vor den Konsequenzen warnen. Aber sind die 60.000 unzufriedenen Menschen heute in München tatsächlich auf dem Königsplatz, um, wie es die Moderatorin am Anfang gesagt hat, eine neue Zeit einzuläuten? Die Demonstration versammelt die unterschiedlichsten Aktivistinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Bienen retten, Tempolimit, 5G stoppen, fuck each other, not the planet. Irgendwie sind an diesem Tag alle Aktivistengruppen vereint. Ich sehe vereinzelt Schilder, auf denen Kapitalismus tötet steht, andere, die mehr Nachhaltigkeit fordern. Und manche weder noch. Was würdet ihr euch wünschen von der Politik? Was wären Möglichkeiten, die anzugehen wären? Ich weiß nicht genau. Ich auch nicht. Aber Spaß beiseite. Climate Justice? Wie viel Systemwandel in Fridays for Future steckt? Eine Sendung von Ferdinand Mayen. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Meine erste Etappe bei der Frage nach dem System Change? Den Galionsfiguren der Klimabewegung zuhören. How dare you, sagt zum Beispiel Greta Thunberg in ihrer Rede auf dem UN-Klimagipfel 4 Tage nach dem großen Klimastreik. Schluss mit den Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Die Politik soll ihr Handeln auf die Klimakrise ausrichten, nicht auf Profit. Greta Thunberg greift nicht nur die individuelle Lebensweise an, sondern auch die Wirtschaftsweise an sich. Es geht ihr um Wachstumskritik und die Neuausrichtung unserer ökonomischen Strukturen. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Die Aussage der Greta-Rede, unser Planet wird zerstört und das System, wie es jetzt ist, hat maßgeblich dazu beigetragen. Als berühmteste Vertreterin positioniert Greta Thunberg die Klimabewegung also klar gegen die bestehenden Strukturen und für eine neue, bessere Zukunft. Das hört man auch in Reden hier in Deutschland. Manche sprechen von unserer Bewegung, von Fridays for Future, so, als wäre sie der Mauerfall der Klimakrise. Ich persönlich finde, der Vergleich hinkt, aber spricht einen guten Punkt an. Ich habe meine Eltern nie gefragt, wo sie waren, als die Mauer gebaut wurde. Aber ich weiß ganz genau, wo sie waren, als sie fiel. Und meine Kinder werden mich nicht fragen, wer genau die Klimakrise verursacht hat. Aber sie werden mich fragen, was ich gemacht habe, um dem Irrsinn ein Ende zu setzen. Wie könnte ich meinen Kindern erklären, dass wir das damals nicht gemacht haben, weil ein paar ältere Herren nicht in der Lage waren zu begreifen, dass es Zeit für Veränderung ist? Und wie könnte ich meinen Kindern erklären, dass ich hier stehen muss und das genau so erzählen muss? Sagt Luisa Neubauer, die deutsche Symbolfigur, auf einer Rede der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen. Auch sie begreift Fridays for Future also als Anfang einer großen Veränderung. Was allerdings auch bei ihr nicht klar wird, ist, wie diese Veränderung aussieht. Klar, es geht um Kohleausstieg und erneuerbare Energien. Wichtiger scheint bei solchen Reden aber eher die Stoßrichtung zu sein. Ähnlich wie auf dem Streik am 20. September sagen Greta Thunberg und Luisa Neubauer, es ist Zeit, die alten, schädlichen Strukturen hinter sich zu lassen. Es ist Zeit für Veränderung. Das allein spricht viele an und führt dazu, dass Millionen von Menschen auf die Straße gehen. Den Tag 20. September 2019 kann und wird in die Geschichte eingehen. Ich sehe gewisse Parallele mit dem, was in Paris angefangen hat, im Mai 1968. Ja? Die Leute, die diese Bewegung in Gang gebracht haben, sind nicht direkt die meisten an die Macht gekommen. Aber diese Bewegung hat angefangen, große Veränderungen in der Welt, in der Menschheit zu führen, in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation zu führen. Und ich glaube, die Jungen haben jetzt die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und es geht um das. Wir müssen die Welt verändern. Erzählt mir auch der ecuadorianische Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta. Ich habe mich mit ihm zum Kaffeetrinken verabredet, meine zweite Etappe, um herauszufinden, wie viel und welcher System Change in der Klimabewegung und Fridays for Future steckt. Zum Glück für mich hat Acosta in den 70ern 10 Jahre in Köln VWL studiert. So können wir uns auf Deutsch unterhalten. Ich treffe Alberto Acosta, weil er sich wissenschaftlich mit Ökologie, Ökonomie und Umweltaktivismus beschäftigt und selbst Fridays for Future mit Neugierde beobachtet. Von ihm will ich aber vor allem wissen, was hieße denn überhaupt ein System Change fürs Klima? Wie könnten echte Alternativen aussehen und warum sind sie nötig? Acosta kann wie kaum ein Zweiter erklären, wie Klima- und Wirtschaftssystem zusammenhängen. Denn in seiner Heimat Ecuador ist er ständig damit konfrontiert, wie transnationale Unternehmen mit Hilfe von Regierungen die Natur zerstören und Menschen im globalen Süden ausbeuten. Wir sind verdammt seit mehr als 500 Jahren als Rohstoff produzierende Länder. Und das macht nicht möglich, dass wir unsere Probleme lösen. Zum Beispiel Kohle aus Kolumbien. Die Autos in Deutschland werden auch durch Produktion aus dem Ausland geführt. Denn nicht nur Erdöl, sondern Biosprit. Und das kommt vor allem von Indonesien und von Malaysia. Ja? Fleisch kommt von Brasilien. Und das verursacht große Schaden in diesen Ländern. Alberto Acosta sagt, der Regenwald in Brasilien brennt nicht zufällig. Er brennt, weil Unternehmen aus Ländern des globalen Nordens die Rohstoffe im globalen Süden stehlen. Also Regierungen wie Bolsonaro dazu anhalten, ihre Wälder Weideflächen zu opfern. Denn der globale Norden will seine Lebensweise aufrechterhalten. Fleischmassen, Kleiderberge, Neuwagen auf Basis der Ressourcen, die eigentlich von der Bevölkerung in Brasilien, Kolumbien und Ecuador benötigt werden. Aber auch von der Weltgemeinschaft an sich, wie Regenwälder, die das Klima regulieren. Teuer darf es aber natürlich auch nicht sein, weshalb der Raubbau im globalen Süden meistens mit schlechten Arbeitsbedingungen und unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen einhergehe, sagt Alberto Acosta. Er nennt dieses Spiel der Ressourcenausbeutung deshalb Extraktivismus. Wenn wir von Extraktivismus sprechen, sprechen wir von der massiven Ausbeutung von Naturressourcen, von der Natur, die praktisch ohne Verarbeitung in der Welt verkauft werden. Das ist eine kurze Definition. Da hinten steht natürlich eine große Anzahl von Prozessen. Und wir sprechen in Mehrzahl von Extraktivismus. Erdöl ist ein Teil des Extraktivismus. Bergbauarbeit ist auch Extraktivismus. Agrarproduktion für den Weltmarkt wie Bananen ist auch eine Form von Extraktivismus. Ja? Wie gesagt, das sind Prozesse, die seit mehr als 500 Jahren in vielen Teilen der Welt existieren. Und in den letzten Jahrzehnten haben sich das vertieft, aufgrund der höheren Rohstoffnachfrage. Ein Beispiel, sagt Alberto Acosta, sei China. Die Chinesen hätten in den Jahren 2011, 2012 und 2013 mehr Zement verbraucht als die Vereinigten Staaten im gesamten 20. Jahrhundert. 6,6 Milliarden Tonnen. Größtenteils aus Südamerika. Da müsse man sich nicht wundern, dass die Umwelt nicht mehr mitspielt. Klimaschutz und System Change? Diese zwei Dinge lassen sich für Alberto Acosta aufgrund solcher Tatsachen nicht mehr getrennt voneinander denken. Wie sollen wir nachhaltiger leben, wenn unsere Lebensweise in Deutschland nur durch die Zerstörung der Natur in Ecuador aufrechterhalten werden kann? Wenn wir uns Kohle und Benzin nur deshalb leisten können, weil sie in Südamerika auf Kosten von Mensch und Natur abgebaut und exportiert werden. Deshalb fordert Alberto Acosta ein anderes Wirtschaftssystem. In seinem neuen Buch »Radikale Alternativen zum Kapitalismus«, das er zusammen mit dem Wiener Politologen Ulrich Brandt geschrieben hat, nennt er seine Alternative. Eine Postwachstumsgesellschaft. Wir müssen die Wirtschaft etwas anders organisieren, denn alle Menschen ein gutes Leben führen können. Es gibt genug für alle Menschen auf der Welt. Ein Beispiel. Vielleicht mit Beispielen können wir das besser erklären. Auf der Erde leben wir zurzeit 7,6 Milliarden Menschen. Ja? Und gehen Sie nach Hause Hunger, wenn Sie ein Zuhause haben, mussten wir noch dazu fragen, nach Hause Hunger zwischen 850 Millionen bis 1 Milliarde Menschen. Jeden Tag. Ja? Aber das Problem ist nicht, dass die Produktion fällt. Wir produzieren zurzeit für 10 bis 11 Milliarden Menschen. Es ist genug für alle. Aber das muss man akzeptieren und die entsprechenden Maßnahmen treffen. Für Alberto Acosta heißt Climate Justice, dass sich die Produktionsverhältnisse im globalen Kapitalismus grundlegend verändern müssen. Also nicht nur, dass Menschen in Deutschland weniger fliegen und weniger Auto fahren. Das erfordert eine ganz andere Zivilisation. Wir müssen von der anthropozentrierten Zivilisation in eine Biozivilisation bewegen. Und das erfordert eine lange Transformationsphase. Und das müssen wir alles durch mehr Demokratie, nie weniger, erreichen. Mehr Demokratie? Das war übrigens auch ein zentrales Thema auf dem Klimastreik am 20. September. Power to the people. People got the power. Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Power. Power. Power. Logbucheintrag fliegen Menschen vorbei. Nach all den Jahren kann ich immer noch nicht fassen. Hat sich dieser ganze Kram erschaffen, hat er sich von 0 auf 100 in den Raum gesetzt. Ohne zu fragen, vom Nichts ins Jetzt, einfach so. Und aus sich selbst heraus und gibt den ganzen Tag heimlich sich selbst Applaus, während Billiarden mal Billiarden mal Billiarden Form wachsen und sich zu halbbewussten Wesen formen lassen. Es war Gott, aha, und wer hat Gott erschaffen? Ich finde, dabei will doch irgendwas nicht passen. Fassen wir jetzt nochmal zur Übersicht zusammen. Das Nichts, der Urknall, Menschheit, Untergang. Nee, Moment, stopp, das ist zu einfach und zu ausgedacht. Wir werden schon von all den anderen Weltraumrassen ausgelacht. Als die nix checkenden, sich selbst zerstörenden, verrückten, deprimierten, die nix sehen und nix hören. Die um sich schlagenden, verängstigten, bekloppten, die vergaßen, was sie waren und sich selber ständig foppen und sich toppen in der Disziplin der Selbstverarschung. Unsere Labyrinthe übersteigen die Erwartung jedes möglichen Meisters der Labyrinthe Dichtkunst. Wir folgen dem Kaninchen und ruf, plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre fallen, Leute, die versuchen, sich mit Gurten festzuschnallen. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Wind schon halb erkaltetes, das sich den Spaß gefallen lässt, bis schallendes Gelächter durch den Wind hallt. Denn manche machen plötzlich mitten im Wind halt. Sie stoppen, nein, sie schweben und sie lachen sich halb tot, haben aufgehört zu halten und gestalten ihre Not um zu Tugend. Sie bemerken, dass das Fallen zum Schweben wird, wenn man aufhört, sich an Dingen festzukrallen. Der Klimakrise zu entgehen bedeutet auch, unsere Gesellschaft zu verändern, mehr Demokratie zu wagen, globale Produktionsabläufe anders zu denken. Zumindest wenn es nach Wissenschaftlern wie Alberto Acosta geht. Der Zündfunkgenerator beschäftigt sich heute mit der Frage, wie viel System Change in den Klimaprotesten von Fridays for Future steckt. Wie viel Postwachstum, wie viel Demokratisierungspotenzial hat die Bewegung? Und verfolgen die Aktivistinnen und Aktivisten solche Ziele überhaupt? Jetzt also meine dritte Etappe, ein Blick auf die Forderungen. Fridays for Future fordert die Einhaltung des Pariser Abkommens und des 1,5-Grad-Klimaziels. Entscheidend ist, dass wir die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich stark reduzieren. Heißt es zum Beispiel auf der Website der Aktivisten. Das soll erreicht werden durch das Ende der Subventionen für fossile Energieträger und durch eine Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2. Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp, wie es auf den Demonstrationen immer wieder skandiert wird. Weitere Ziele? Umstieg auf saubere Energien, einen ticketlosen öffentlichen Nahverkehr einführen und Autos in Innenstädten verbieten. Von Systemtransformation, Postwachstum oder Demokratisierung steht in den vielen Forderungspapieren erstmal nichts. Wer solche Tendenzen finden möchte, muss genauer hinsehen. Zum Beispiel, indem er auch am Abend des 20. September 2019 nach Ende der Großdemonstration auf dem Königsplatz in München bleibt. Etappe 4 meiner Untersuchung. Hi, ich bin Pia. Ich bin aktiv beim offenen antikapitalistischen Klimatreffen, was sich vor ein paar Monaten erst gegründet hat oder vor ein paar Wochen. Und wir haben beschlossen, wir wollen zum Klimastreik nicht nur demonstrieren, sondern auch ein bisschen weitergehen und deswegen uns einen öffentlichen Raum nehmen. Haben uns entschieden, den Königsplatz, also den Ort, wo die Demo angefangen hat und aufgehört hat, zu besetzen, hier ein Camp zu errichten. Am Abend des 20. September, gleich nach dem Klimastreik, treffe ich mich mit einem radikaleren Ableger von Fridays for Future, dem antikapitalistischen Klimatreffen. Gut 200 Demonstrierende sind das, zumindest an diesem Abend. Sie haben auf der Wiese des Königsplatzes Zelte aufgebaut und Schlafsäcke mitgebracht. Warm halten sollen sie an diesem kalten Tag Decken, Bier und Arbeiterlieder. Die Aktivisten vom antikapitalistischen Klimatreffen um Pia besetzen den Königsplatz für mehrere Tage, um nochmal ein stärkeres Zeichen zu setzen. Hier wird System Change viel stärker artikuliert als auf dem großen Streik. Pia und ihre Freunde glauben, dass es mehr Aktivismus braucht, als jeden Freitag auf die Straße zu gehen und dass die Forderungen von Fridays for Future radikaler werden und sich gegen den Kapitalismus stellen müssen. Das hat natürlich damit zu tun, dass im Kapitalismus alle eigentlich gegeneinander arbeiten und nicht miteinander. Es ist auf Konkurrenz ausgerichtet, dieses System. Und dadurch werden natürlich immer kurzfristige Gewinne über Nachhaltigkeit und über Produktionsweisen oder Lebensweisen gestellt, die uns eigentlich zugutekommen würden. Und stattdessen wird die Umwelt zerstört, um irgendwie noch ein bisschen Kohle abzubauen oder um seltene Erden zu fördern in Afrika oder Aluminium in Brasilien abzubauen, weil in diesem Moment halt die Möglichkeit besteht, damit Geld zu machen. Auch hier bezieht sich der System Change also auf die Wirtschaft. Und wie Alberto Acosta wollen auch Pia und ihre Freunde, dass unsere Gesellschaft demokratischer wird. Wir fordern eigentlich ein System, wo gesamtgesellschaftlich entschieden wird, was wollen wir eigentlich als Menschheit, wo wollen wir hin, wie wollen wir diese Probleme gemeinsam lösen. Das sollte das Ziel sein. Und das Ziel sollte nicht sein, dass einzelne Menschen sich auf Kosten anderer und auf Kosten der Umwelt bereichern. Aber sind die Aktivistinnen vom antikapitalistischen Klimatreffen die einzigen, die sich für so eine tiefgreifende Systemtransformation einsetzen? Oder ist das ein größeres Thema bei Fridays for Future? Also auf den Schildern und bei den Parolen, die auf den Fridays for Future Demonstrationen sind, sieht man halt häufig eher so eine Konsumkritik. Aber viele gehen ja auch in die Richtung so System Change, not Climate Change, ist ja auch eine Parole, die man ziemlich häufig hört. Ich finde, das muss man nochmal mehr mit Inhalt füllen und dann auch den Leuten sagen, hey, wenn ihr tatsächlich das System ändern wollt, dann organisiert euch mit uns, kämpft mit uns und baut eine Bewegung von unten auf, die das tatsächlich auch umsetzen kann. Pia glaubt, dass es innerhalb der Bewegung viele gibt, die sich auch für einen System Change einsetzen. Sie betont aber auch, dass sich in den Medien vor allem reformistische oder konsumkritische Ansätze durchsetzen. Die seien in der Öffentlichkeit anschlussfähiger, meint sie. Außerdem fordert Pia mehr inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Wie. So eine Auseinandersetzung hat Alberto Acosta schon hinter sich. Der Ecuadorianer ist nämlich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Politiker. Im Jahr 2008 hat er als Energieminister Ecuadors dafür gesorgt, dass Naturschutz in die Verfassung des Landes geschrieben wird. In Form des Konzepts des guten Lebens, des Buen Vivir. Das gute Leben muss für alle sein, nicht für wenige. Das gute Leben hat nicht mit der Dolce Vita für wenigen auf Kosten der Mehrheit und auf Kosten der Natur zu tun. Das gute Leben hat Acosta von der indigenen Bevölkerung Ecuadors. Von ihnen stammt die Idee, im Einklang mit der Natur zu leben und sie nicht auszubeuten, sondern zu schützen, ihr genau wie Menschen Rechte zu geben. Darauf müsse sich eine nachhaltige und umweltorientierte Gesellschaft konzentrieren, meint Alberto Acosta. Aus dem spirituellen Konzept des Buen Vivir hat er drei Richtlinien entnommen, die er dann in der ecuadorianischen Verfassung verankert hat. Erstens, Gemeinschaftssinn, eine starke Gemeinschaftssinn, ist zweitens eine tiefere Verbundenheit mit der Natur und drittens, was die Indigenen sagen, eine spirituelle Beziehung zwischen Menschen und nichtmenschliche Wesen. Ja, alles hängt mit allem zusammen. Das gute Leben ist nicht für wenige. Darum können wir das nicht verwechseln. Dolce Vita für wenige auf Kosten der Mehrheit, das ist kein gutes Leben. Dass er dieses gute Leben in die ecuadorianische Verfassung gebracht hat, sieht Alberto Acosta selbst nicht unbedingt als Erfolg einer postwachstumsorientierten Politik. Er sagt, in Ecuador habe das Gesetz gar nichts gebracht. Der Grundsatz des Buen Vivir sei von Unternehmen und Neoliberalen nach Belieben verdreht worden. Es könne gegen die Triebkräfte des globalen Kapitalismus sowieso nichts ausrichten. Mittlerweile glaubt Acosta, dass solche Veränderungen ganz unten beginnen müssen, im Lokalen. Das Buen Vivir müsse man erst im Kleinen leben, damit es in der Gesellschaft Fuß fassen kann. So wie die Indigenen es eben auch machen, aber eben bislang nicht große Mengen an Menschen im globalen Norden. Die Fridays for Future Proteste machen Alberto Acosta deshalb nun Hoffnung. Sie hätten erkannt, dass man sich dezentral organisieren muss, über Gruppenchats zum Beispiel oder in den Schulen und Universitäten. Sie sind für Acosta außerdem ein Teil neben anderen Grassroots-Bewegungen im Norden, Postwachstums- und Degrowth-Bewegungen, die ihm Hoffnung machen. Das Schöne an Fridays for Future? Jeder hat die Chance, zu Wort zu kommen. Auch Menschen wie Pia vom antikapitalistischen Klimatreffen. Generell finde ich spannend, dass immer gesagt wird, Deutschland macht ja alles schon total gut. Deutschland ist ja nur für so und so viel Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Dabei wird aber nie bedacht, dass die Produktion in China total viel CO2 ausstößt, auch maßgeblich seitdem das möglich ist, in China da Investitionen zu tätigen, haben da deutsche Unternehmen massiv investiert und da natürlich den CO2-Ausstoß und die Umweltzerstörung massiv angekurbelt dadurch. Das heißt, deutsche Unternehmen profitieren indirekt oder direkt davon, dass CO2 in anderen Ländern ausgestoßen wird und können sich natürlich hier darauf ausruhen, dass sie hier irgendwie mit grünem Strom vielleicht arbeiten, aber gleichzeitig ihre Produktion dahin verlagern, wo es am günstigsten ist. Und das ist normalerweise immer da, auch wo es am mehr oder weniger am dreckigsten produziert wird. We are the youth of today and the society of tomorrow. And we will bear the consequences tomorrow for what you decide today. We stand for change, and we will not wait until tomorrow that our voice is heard. That is why we rise up today. This is the uprising of the youth. We won't stop shouting until we are heard. Wir erobern das System, weil wir sonst keine Zukunft haben. Der Song Jüngstes Gericht von Courtier läuft am 20. September in vielen deutschen Städten auf unterschiedlichsten Demonstrationen. Doch wie viele Aktivistinnen der Klimabewegung verfolgen diesen Grundsatz wirklich? Darum geht es heute im Zündfunk-Generator. Das Zwischenergebnis bisher? Systemtransformation bei Fridays for Future wird global gedacht und bezieht sich vor allem auf die Wirtschaft. Die Reden von Greta Thunberg und Menschen wie Pia machen das deutlich. Doch sie sind erstmal Einzelfälle. Das antikapitalistische Klimatreffen nur ein kleiner Ableger von Fridays for Future. Meine fünfte Etappe soll deshalb dabei helfen, herauszufinden, wie viele der Klimaaktivistinnen solche Grundsätze tatsächlich einfordern. Ich rufe bei Professorin Sabrina Zajak vom Protestinstitut Potsdam an. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern hat sie Fridays for Future in einer Studie untersucht. Das Protestinstitut hat im März auf einer Demonstration eine groß angelegte Befragung durchgeführt. Ich frage sie, welche Rolle spielt der System Change bei Fridays for Future? Die Ziele sind ja recht klar von Fridays for Future. Also wir haben ja von Anfang an bis eigentlich jetzt eine relativ klare und enge Zielsetzung, nämlich die Einhaltung des Pariser Abkommens zum Klimaschutz. Das heißt also, es ist nicht eine Bewegung, die jetzt ganz weitreichende Ziele hat von Systemtransformation, sondern es geht darum, eigentlich was schon längst beschlossen ist auf politischer Ebene, in die Realität zu holen und eigentlich die Umsetzung zu fordern, was eigentlich schon längst abgemacht wurde. Also erstmal kein System Change, sondern ein klares politisches Ziel. Diese Zielsetzung schließe den System Change Sabrina Zajak zufolge aber nicht aus. Die Studie ergibt, dass Fridays for Future aufgrund dieser Zielsetzung Menschen mit den unterschiedlichsten politischen Vorstellungen anspricht. Das erkläre auch, warum auf den Demos so viele verschiedene Forderungen präsentiert werden. 5G stoppen, Veganismus, aber auch Postwachstumsökonomie und Antikapitalismus. Sabrina Zajaks Studie zeigt, es ist vor allem die Vielfältigkeit, die Fridays for Future so erfolgreich macht. Es ist nicht nur eine einseitige Strategie, wie auf die individuellen politischen Konsum oder Handeln als politischen Konsum achtet, sozusagen, oder das Individuum nur adressiert. Es geht schon darum, auch staatliche Institutionen zu adressieren. Ja? Nationalstaatliche, die Europäische Union, internationale Organisationen, also der Bewegung ist schon ganz klar, individuelles Handeln alleine reicht nicht aus. Die Forderung, erstmal bei sich selbst anzufangen, umweltbewusster zu leben, ist laut der Wissenschaft also nur die eine Seite der Medaille. Die andere sei tatsächlich die Systemtransformation ausgehend vom Klimaschutz. Das zentrale Argument Sabrina Zajaks, Die Sprecherinnen von Fridays for Future wollen die Zukunft in die Gegenwart holen und das impliziere immer den Wunsch nach einem zukünftig anderen System. Nur wie das aussehen soll, da gehen die Vorstellungen auseinander. Also es gibt Personen, die haben dann gesagt, wie gesagt, die haben dann ganz stark für eine Postwachstumsökonomie eingetreten, haben gesagt, ja, also Wachstum per se ist nicht gut, wir müssen umdenken, wir müssen eine Wohlstandsorientierung, die weg von Materialismus geht, hingehen, ja, also bis hin zu ganz stark kapitalismuskritischen Positionen hin. Der Kapitalismus muss eigentlich abgeschafft werden und durch ein anderes System ersetzt werden, welches den Menschen und den Planeten in den Vordergrund stellt. Aber man hat auch Positionen gefunden, zu sagen, naja, eigentlich die Marktwirtschaft, die kann das Problem eigentlich ganz gut lösen. Es muss einfach finanziell lukrativ werden, umweltfreundlich zu sein. Die Studie des Protestinstituts zeigt also, dass der Erfolg von Fridays for Future eben genau durch diese Vielfältigkeit erreicht wird. Die Sprecherinnen der Bewegung lassen offen, wie die Zukunft aussehen soll. Klar artikuliert wird das Was, nicht aber das Wie. Dadurch schaffen sie es, Menschen mit unterschiedlichsten Vorstellungen von Systemtransformation unter der Handlungsnotwendigkeit der Klimakrise zu vereinen. Probleme gäbe es in Sachen Mobilisation eher an anderer Stelle, sagt Sabrina Zajak. Die Zusammensetzung war natürlich, es waren überwiegend junge, aber auch gut gebildete Menschen und vor allem waren es auch viele Frauen da. Also das Durchschnittsalter war ungefähr 25 Jahre. Es waren natürlich sehr viele Schüler vertreten, aber auch einige Studierende. Der Bildungshintergrund war überdurchschnittlich hoch, also über 50% hatten ein Abitur bzw. waren in Abiturjahrgängen. Und über 60% waren weiblich. Fridays for Future, das seien überwiegend gut gebildete, junge, weiße Frauen, sagt Sabrina Zajak. Formal schlechter gebildete und migrantische Personen würden auf die Klimabewegung bis jetzt noch nicht so aufspringen wie auf andere Protestbewegungen. Ich glaube, was sich da durchschlägt, ist, dass eben das, was wir auch gerade bei den Frauen gesagt haben, die sozialstrukturelle Zusammensetzung an höheren Bildungseinrichtungen. Ja, während Frauen dort tendenziell überrepräsentiert sind, sind Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere wenn sie nicht gerade aus dem europäischen Kontext kommen, sondern aus anderen Ländern, massiv unterrepräsentiert. Fridays for Future seien in Bezug auf Migrationsfragen zum Beispiel zwar sehr offen gewesen, aber dennoch waren migrantische Personen nicht häufig an den Klimaprotesten beteiligt, sagt Sabrina Zajak. Sie glaubt, die Mobilisierung solcher Bevölkerungsgruppen für Umweltfragen sei auch entscheidend für den zukünftigen Erfolg der Bewegung. Man muss ja auch schauen, was die Leute umtreibt und in welchen Bereichen mobilisiert wird. Und wir haben ja neben Fridays, was ja ein wichtiger Punkt im Klimabereich ist, einen zweiten sehr wichtigen und großen Punkt. Und das ist unteilbar. Und da wird sehr viel mobilisiert, auch mit sehr vielen Organisationen in Deutschland, sehr, sehr breite Mobilisierung. Aber da sieht man viel mehr auch migrantische Selbstorganisationen, Beteiligung von Geflüchteten oder Flüchtlingshilfsorganisationen und so weiter, Initiativen von verschiedenen Länderverbänden, die hier in Deutschland sind. Also da sieht man eine andere, etwas anders geartete Zusammensetzung. Wenn Fridays for Future in Zukunft noch erfolgreicher werden wollen, sagt Sabrina Zajak, ist es wichtig, dass sie sich auch an anderen Protestbewegungen, wie zum Beispiel Unteilbar, orientieren. Und warum sollte das nicht auch heißen, sich für andere Themen als den Klimaschutz zu öffnen? Auch Alberto Acosta hatte es angedeutet, alles hängt mit allem zusammen, Umwelt und Migration, aber auch Umwelt und Gender. Viele Menschen fliehen zum Beispiel aus dem globalen Süden, weil die Folgen unserer Mobilität dort Katastrophen verursachen. Und schnell Autofahren, Fliegen, viel Fleisch essen ist in Deutschland oft immer noch Männersache. Fridays for Future könnte also nicht nur von der Mobilisierung, sondern auch vom Motto unteilbar lernen. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Und man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Denn in dieser Nacht wird ein Getös sein im Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Nun sag, wie hast du's mit der Klimakrise? Das ist die Gretchenfrage unserer Zeit, vor allem für die junge Generation. Der Zündfunkgenerator beleuchtet heute die Klimabewegung um Fridays for Future und fragt danach, ob und wie die Bewegung dazu in der Lage ist, einen System Change herbeizuführen. Die Gespräche zuvor haben gezeigt, auch wenn der Forderungskatalog von Fridays for Future zunächst vielleicht nicht danach aussehen mag, zu Ende gedacht kann er nichts anderes als einen Systemwandel beinhalten. Daran haben Wissenschaftler wie Alberto Acosta oder Sabrina Zajac keinen Zweifel. Erfolgreich ist die Klimabewegung vor allem aber auch deshalb, weil sie offen lässt, wie der System Change aussieht. So schafft sie es, Antikapitalistinnen wie Pia, aber auch Aktivisten aus anderen politischen Lagern für sich zu gewinnen. Die sechste und letzte Etappe meiner Reise soll sich deshalb vor allem mit dem Potenzial und der Zukunft der Klimabewegung auseinandersetzen. Gut 3 Wochen nach dem großen Klimastreik treffe ich mich am Brunnen der Münchner LMU noch einmal mit einem Sprecher von Fridays for Future. Ich treffe ihn, weil ich ihn schon zu Beginn der Proteste kennengelernt habe und wissen will, wo sich die Bewegung hinentwickelt. Meiner Meinung nach impliziert Fridays for Future den Systemwandel direkt. Weil Fridays for Future sagt, die Politik schafft es nicht, unser System schafft es nicht und deswegen müssen wir als Schüler und Studenten auf die Straße gehen. Also es bedarf einem Eingreifen von den Kindern und von den Jugendlichen, um was zu verändern, was stark zu verändern. Und es impliziert halt direkt, dass wir nicht mehr auf dem herkömmlichen Weg, also auf dem Weg, den unser System bietet, was erreichen können. Jannik Kiefel ist 21, studiert Bioinformatik und engagiert sich seit fast einem Jahr bei Fridays for Future. Er erzählt mir, dass er sich schon länger mit den Auswirkungen der Klimakrise beschäftigt. Zu Streiks und zivilem Ungehorsam habe ihn dann letztlich die Untätigkeit der Politik motiviert. Ich meine, auf dem herkömmlichen Weg zum Beispiel Petitionen unterschreiben, bla bla bla, hat jeder schon 1000 Mal gemacht und es bringt da einfach nichts. Man sieht einfach, dass es an die Grenzen stößt. Eigentlich sollte ein Staat dazu da sein, also eine Demokratie dazu da sein, dass sie den Bürgern Stimme gibt und auch die Möglichkeit gibt, halt ihren Protest zu äußern. Und es funktioniert mittlerweile nicht mehr, also wirklich überhaupt nicht mehr. Die Leute versuchen ja mit Petitionen und so weiter, das ist ja das Low-Level, also Petitionen, sich irgendwie einbringen in die Politik, aber das funktioniert ja nicht, man hat mehr gemerkt. Also beim Klimapaket sieht man einfach, dass die Politik komplett unfähig ist, irgendwas in die Richtung umzusetzen. Stichwort Klimapaket. Für Jannik Kiefel ist das eine besonders große Enttäuschung, denn wir erinnern uns, am 20. September demonstrierten in München 60.000 Menschen für eine Zeit, in der wir alle gemeinsam unsere Stimme erheben und so laut sein werden, dass dem Klimakabinett in Berlin, das heute über ein neues Klimaschutzgesetz für Deutschland entscheidet, die Ohren klingeln werden. Fridays for Future forderten zum Beispiel 180 Euro Steuer pro Tonne CO2. Das Klimakabinett einigte sich auf 10. Bitte, die Leute gehen auf die Straße, gehen aus ihrer Komfortzone raus und dann kommt einem sowas entgegen. Das ist total abwertend einem gegenüber. Sagt Jannik Kiefel. Nach einem Jahr Aktivismus hat er zunehmend das Gefühl, dass die Proteste von Fridays for Future keinen wirklichen Effekt auf die politische Landschaft haben. In der Bewegung seien deshalb viele resigniert. Also für mich ist das Klimapaket, das kann man komplett vergessen. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, das ist von vorn und hinten sagt die Politik, also ja, wir sehen, dass das, was ihr macht, dass es wichtig ist und dass wir bald auf den Deckel kriegen, wenn ihr nicht aufhört, weil dann unsere Wahlergebnisse einfach in den Keller gehen. Deswegen bringen wir halt was raus, um so zu tun. Aber wir sagen euch gezielt damit direkt, dass wir eure Zukunft nicht respektieren. Janik Kiefel erzählt mir, dass bei Fridays for Future langsam die Erkenntnis reift, dass Geld und Profit letztlich immer wichtiger sind als Umweltschutz. Das könne man überall beobachten, nicht nur jetzt bei der CO2-Steuer. 5 oder 6 Stunden würde man in den Sitzungen verhandeln, ob sich die Bewegung mehr radikalisieren sollte und wie sie mit Enttäuschungen wie dem Klimapaket umgehen soll. Der Kapitalismus belohnt es ja. Der belohnt es ja, umweltschädlich zu sein und menschenunwürdig zu sein, in Ländern Menschen auszubeuten. Zum Beispiel in Afrika geht es jetzt gerade um diese E-Batterien, wo die Leute halt Kobalt abbauen und es ziemlich umweltschädlich und auch giftig ist. Aber unser System sagt dann einfach, hey, E-Autos sind der neue Shit und hey, wir brauchen mehr Batterien und da ist halt Kobalt drin und so what? Also zunehmend mehr System Change, vor allem in Bezug auf das Wirtschaftssystem. Alberto Acostas Extraktivismuskritik scheint auch bei Janik Kiefel durch. Dazu beigetragen, dass Fridays for Future mehr in diese Richtung denkt, hätten in München auch größtenteils sinnlose Verhandlungen mit der Politik, sagt Janik Kiefel. Die Ortsgruppe hatte damals einen Forderungskatalog erarbeitet, zum Beispiel ticketlosen ÖPNV gefordert und eine autofreie Innenstadt ab 2025. Wir waren zum Beispiel beim zweiten Bürgermeister und dann ging es ständig darüber, dass es halt, also dass er es natürlich toll findet, was wir machen, dass er hinter uns steht, aber er mag nichts groß verändern, als dass es irgendwie Auswirkungen auf die Leute haben würde. Zum Beispiel kam ständig dieses Argument, ja, man will nicht mit Verzichten und Verboten irgendwie auf die Leute einwirken. Aber ich meine, es ist sinnfrei. Also am Ende haben wir dann ihm nochmal gesagt, dass es uns vollkommen wurscht ist, mit welchen Verzichten und Verboten oder was auch immer er macht, solange er nur unsere Ziele einhält. Gebracht habe das alles nichts, außer dass die Stadträte sich mit Gesprächen mit den Aktivistinnen von Fridays for Future brüsten konnten, sagt Janik Kiefel. Während unseres Gesprächs muss ich innerlich lachen, weil ich mich noch erinnern kann, wie ich die Stadträte damals mit den Forderungen von Fridays for Future konfrontiert und folgende Antworten erhalten habe. Wir haben die gleichen Zielsetzungen, das ist uns sehr schnell klar geworden. Auf beiden Seiten brennen wir für dieses Thema Klimaschutz und sind der Meinung, es ist das eigentliche Problem unserer Menschheit derzeit. Es war ein sehr, ja, ich würde fast sagen, harmonisches Gespräch. Sicherlich gibt es bei dem einen oder anderen unterschiedliche Vorstellungen, aber auch sehr viele Übereinstimmungen zwischen unserer Politik und den Forderungen von Fridays for Future. Janik Kiefel findet diese Aussagen im Rückblick lächerlich. Kein kostenloser ÖPNV, sondern zweite Stammstrecke. Keine autofreie Innenstadt, das ginge ja nicht, hätten die Stadträte damals gesagt. Nichts mit gleicher Zielsetzung oder einer auf Klimaschutz ausgerichtete Stadtpolitik. Für Janik Kiefel liegt die Lösung deshalb nicht mehr in Verhandlungen, sondern in zivilem Ungehorsam. Er engagiert sich zunehmend auch mehr bei der Bewegung Extinction Rebellion, fährt kurz nach unserem Gespräch zur großen Aktion Berlin blockieren. Bei Extinction Rebellion dreht es sich darum, dass man versucht, mit massenhaften zivilen Ungehorsam so eine gewisse Grenze zu überschreiten. Das ist die 3,5% Grenze. Es heißt, dass ab dieser Grenze, wenn so viele Menschen von der Bevölkerung aktiv an massenhaften zivilen Ungehorsam teilnehmen, dass es dann wirklich sozialen Wandel gibt. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future beginnen also zunehmend ihren Protest zu verschärfen, auszuweiten und schließen sich, wie zum Beispiel Janik, auch etwas radikaleren Organisationen wie Extinction Rebellion an. Eine Bewegung, die den System Change wesentlich stärker mitdenkt als Fridays for Future, sozialen Wandel aktiv herbeiführen möchte. Aber auch eine Bewegung, die viel Kritik einstecken muss. Dramatisierung der Klimakrise zum Beispiel, Ökodiktatur, sektenartig. Janik Kiefel stört diese Kritik allerdings nicht. Zu sagen, ich glaube an die Klimakatastrophe, das ist komplett falsch. Du hast nichts zu glauben, du weißt es. Die Wissenschaft sagt es. Du hast dir selber nicht irgendwie, keine Ahnung, deinen Glauben irgendwie dazu zu machen, sondern du vertraust einfach auf die Wissenschaft. Das machen wir. Und wenn wir auf die Wissenschaft vertrauen, können wir wenigstens mit was Berechenbaren irgendwie arbeiten. Aber wenn wir sagen, okay, wir glauben nicht an die Klimakrise oder wir glauben an die Klimakrise, können wir genauso gut sagen, hey, ich glaube an, keine Ahnung, dass uns Gott morgen erlöst oder der Messias kommt, so, hey, so what? Auch die 3,5%-Hürde des zivilen Ungehorsams bei Extinction Rebellion stammt übrigens aus der Wissenschaft. Aus der Studie Why Civil Resistance Works von Erica Chenoweth. Sie hat nachgewiesen, dass sozialer Wandel in der Vergangenheit immer bei 3,5% begonnen hat. Die Wissenschaft zur Klimakrise haben Extinction Rebellion auch generell auf ihrer Seite. Dem neuesten IPCC-Report des Weltklimarats zufolge ist die Erde bereits jetzt einen Grad wärmer als vor Beginn der Industrialisierung. Darüber hinaus belaufe sich die prognostizierte Erwärmung auf 0,2 Grad pro Jahrzehnt. Uns bleiben also gut 20 Jahre, denn schon eine Erderwärmung um 1,5 Grad geht mit massiven Risiken für Mensch und Natur einher, schreibt der IPCC. Der Grund? Ab 1,5 Grad ist mit sogenannten Kippeffekten zu rechnen. So heißt es zum Beispiel in einer Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgeforschung, dass selbst eine Einhaltung des Pariser Abkommens nicht mehr verhindern könnte, dass sich die Erde bis 2100 um 5 Grad Celsius erwärmt und der Meeresspiegel zwischen 10 und 60 Metern steigt. Und auch bei der Artenvielfalt sieht es düster aus. In einem Bericht des Weltbiodiversitätsrats heißt es: Von den weltweit 8 Millionen geschätzten Tier- und Pflanzenarten auf der Erde sind derzeit gut 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Das habe, man kann es sich schon ausmalen, gravierende Folgen für die Nahrungskette und für die Menschen. In erster Linie dagegen kämpfen die Klimaaktivisten von Fridays for Future und Co. Für sie sind die Ergebnisse der Wissenschaft Grund genug, weiter zu protestieren und zunehmend zu radikaleren Mitteln zu greifen, bis sich tatsächlich etwas verändert. Wie die Gespräche mit ihnen und der Wissenschaft zeigen, hat Fridays for Future durchaus das Potenzial, so eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Am Ende meiner Reise reift bei mir die Erkenntnis, dass die Bewegung um Fridays for Future langsam erwachsen wird. Manche Aktivistinnen und Aktivisten radikalisieren sich, manche resignieren und fragen sich, ob ihr Protest überhaupt etwas bringt, und viele beginnen nach gut einem Jahr Protest langsam zu realisieren, dass die von ihnen gewünschten Veränderungen überhaupt nur durch eine Systemtransformation zu erreichen sind. Wie dieser System Change aussieht, wie radikal er sein soll und wer auf welche Weise dafür kämpft, ist noch unklar. Viele Aktivistinnen plädieren für mehr Demokratie, für Power to the People. Andere setzen sich für eine Abkehr vom globalen Kapitalismus ein. Ein einheitliches Ziel, das über die Einhaltung des Pariser Abkommens hinausgeht, gibt es zumindest Stand jetzt noch nicht. Der bisherige Erfolg der Bewegung zeigt aber, dass es so ein Ziel vielleicht auch gar nicht braucht. Das war Climate Justice, wie viel Systemwandel in Fridays for Future steckt. Eine Sendung von Ferdinand Mayen. Ton und Technik Adele Kurzel. Produktion Rainer Schaller. Redaktion Julia Fritsche. Zündfunk.